1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. So Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Zwänge und Rituale. Ich möchte gerne mit euch über eure, ja, vielleicht sogar sehr geheimen Zwänge und Rituale sprechen. Zwänge, das können sein Waschzwänge, Kontrollzwänge, vielleicht Türabschließzwänge, dass man 50 Mal an alle Türen und Fenster geht, bevor man aus dem Haus geht, ob denn nur auch alles abgeschlossen ist. Naja, und die Rituale, da haben wir ja alle so, jeder von uns hat ja irgendwie sowas. Manches ist normal und nichts Besonderes, aber der eine oder andere hat vielleicht doch sehr ungewöhnliche Rituale, die er so in seinem Leben eingebunden hat. Und vielleicht sehr geheimnisvoll. Und wenn ihr ein wenig mehr erzählen wollt von euren geheimnisvollen Ritualen, Lebensritualen, dann ran ans Telefon 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Zwänge und Rituale. Unser Thema heute Nacht. Und die erste Anruferin heißt Stefanie. Und Stefanie ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Stefanie. Ja, reden wir über einen Zwang oder ein Ritual? Wobei die Grenzen manchmal so ein bisschen fließend auch sind. Also bei mir geht es eigentlich um eine Phobie, die mich dann zwanghaft handeln lässt sozusagen. Aha, und was ist das? Ich habe eine Vogelphobie. Eine Vogel? Ja. Nicht eine Vogelspinnenphobie? Nee, schon vor den Federviechern, vor den Vögeln, ja. Ah ja. Habe ich große Angst und also wir, wann immer die mir begegnen, was ja recht häufig ist in der Stadt oder bei Besuchen oder so, ja, dann fange ich halt ganz blöde Sachen zu machen. Zum Beispiel? Ja, ich bin schon dreimal fast vor ein Auto gelaufen deswegen, oder einmal bin ich fast von der Straßenbahn überfahren worden, weil ich halt weg muss, wenn einer kommt. Das ist dann alles andere als spaßig, dann ist das ja sehr ernst. Ja, also ich kann damit ganz gut leben, aber es ist halt... Auf jeden Fall bringen dich Vögel, wenn du sie... Wie nah... können sie höchstens an dich herankommen, dass dir nichts passiert innerlich? So 4-5 Meter. Aber dann ist Schluss. Aber dann ist richtig Schluss. Also das ist schon so die Schmerzgrenze. Wenn jetzt ein Vogel näher kommt, ein Spatz. Spatzen sind frech. Ja. Du sitzt an einem Bistrotisch, an einem Eiscafé in der Stadt und plötzlich kommen so 5-6 wilde, für uns süße kleine Spatzen auf den Tisch, setzen sich genau vor dich. Was passiert da? Also im Prinzip setze ich mich eigentlich überhaupt nicht raus im Sommer, weil ich Angst habe, dass halt einer kommt oder ich sitze im Schneidersitz auf dem Stuhl, je nachdem, wenn es halt funktioniert. Und wenn dann wirklich einer kommt, ja dann... Auf dem Schneidersitz? Warum? Ja, weil meine Füße dann, weil ich kann ja nicht ständig auf den Boden gucken und wenn dann meine Füßen gehen, dann... Wenn die unten rumlaufen. Genau, ja. Also wenn immer mal so ein Spatz oder mehrere Spatzen würden sich da auf den Tisch setzen, würdest du sofort aufstehen und gehen? Ja, dann würde ich wegrennen. Also einmal bin ich schon mal aus dem Eisgefühl weggelaufen und hat gedacht, ich will nicht bezahlen. Weil du so in Panik gerätst. Ja, kannst ich fange auch an zu weinen, wenn es sein muss. Oder ich habe mich auch schon mitten in der Stadt auf den Boden geschmissen. Andere Leute denken, ich hab's nicht alle oder das ist lustig. Ja. Meine beste Freundin hat gelacht, aber für mich ist es halt ganz schlimm. Also dann rate ich dir niemals, obwohl ich es dir schon an sich raten würde, aber das wäre für dich nichts, nach Köln zu kommen und den Dom anzugucken, weil es vor dem Dom ganz viele Tauben gibt auf einem Platz. Also ich war schon in Köln und das hat mir auch ganz gut gefallen, aber ich laufe dann halt Slalom. Also ich kann mich auch nicht während in der Stadt unterhalten, wenn jemand neben mir läuft. Ich muss dann ständig ausweichen und am besten nah an Geschäften laufen und so. Das ist ein bisschen kompliziert. Und nach Venedig würde ich niemals. Ja, Venedig wäre dann natürlich ganz schlimm für dich. Ja. Kannst du das erklären, was das eventuell ist, was es sein könnte? Also ich krieg oft gesagt, oh, hast du die Vögel geschaut? Ja, ich hab's geschaut, aber ich hatte das vorher schon und hab's auch danach und das hat mich jetzt nicht wirklich beeinflusst. Ich hab gar keine Ahnung, wo das herkommt. Wie lange hast du das schon? Du bist jetzt 20? Also ich kann mich dran erinnern, dass ich das schon immer hab, aber es gibt ein Bild von mir, da bin ich 3 oder 4, da bin ich im Park und da stehe ich mit ganz vielen Vögeln da. Und da ging es, offensichtlich. Freund, ja. Und du hast dich ja mit deinen Eltern auch darüber gesprochen. Ja, ich war damals mit meiner Oma da im Park und die hat das Foto gemacht und ich habe sie gefragt, ob da irgendwas passiert ist, ob da vielleicht was vorgefallen ist. Aber sie meinte, dass es ein ganz schöner Tag gewesen wäre und dass da gar nichts gewesen wäre. Also niemand in der Familie hat irgendwie eine Idee, dass man das erklären kann, woher es kommt. Meine Cousine hat es auch. Die hat es auch? Aber nicht so extrem wie ich. Wir waren mal auf einer Greifvogelschau, da lagen wir beide unter den Bänken und haben geweint. Klingt jetzt so lustig, aber das ist nicht lustig, ne? Ja, aber warum geht ihr auch zu einer Kreisvogelschau? Da sind wir gezwungen worden. Unsere Eltern haben gesagt, wir sollen uns dazu anstellen. Es wäre nicht so schlimm, da wäre eine Absperrung. Ach so. Und wir mussten halt quasi, waren dann, also sie ist zu 8 Jahre älter gewesen, aber wir sind halt relativ klein gewesen. Und dann ging es dir schlecht? Ja, natürlich. Ich habe geweint und geschrien und dann sind wir ab. Wir haben dann irgendwann gesagt, es geht nicht mehr, wir sind dann gegangen. Und das ist völlig egal, ob ein Vogel ganz klein ist, ein kleiner Spatz, oder ob es ein Adler wäre, jetzt mal als Gegenextrem. Oder ist es dann noch schlimmer, wenn ein Vogel ganz groß ist? Also es wird halt immer schlimmer. Ja. Also ich habe auch mal eine Eule überfahren aus Versehen. Oh weia. Also die ist mir ins Auto geflogen, die war sehr suizidal, die Gute. Aber das hat mir aber auch leid getan. Das hat mich nicht gefreut oder so. Ja, hast du denn Vögel? Na, ob ich die hasse oder ob ich einen hab. Nee, du wirst wohl keinen haben, davon gehe ich aus. Ob du die hast? Nein, ich hab gar keinen. Also weit die weit weg sind von dir, ist das schon okay. Ja, aber weit weg. Also dir könnte man jetzt keine Freude machen und dir zum Geburtstag einen kleinen Wellensittich schenken. Gottes Willen, nein. In einem Käfig. Auch wenn er im Käfig wäre, wäre das keine Lösung. Nee, geht gar nicht. Mhm. Ist das so eine Phobie, die dann in solche Zwänge ausartet, wie du sie gerade geschildert hast, mit der du dich so arrangiert hast, mit denen du leben kannst? Oder ist es irgendwie schon bedrohlich? Also ich kann damit ganz gut leben. Es ist halt ein bisschen verrückt. Die Leute, die mich kennen, die wissen Bescheid, wenn ich da halt mal kurz wegrenne oder mal kurz in die Seitenstraße abbieg. Aber ich mache auch was dagegen. Also ich bin dabei, das ein bisschen abzuschwächen, weil das ist ja nicht normal. Also da kommt mir gerade noch eine Idee. Vögel kann man ja nun auch essen. Ja, die essen durch alles. Also ein Hähnchen kannst du durchaus essen. Ja, aber wenn da jetzt noch eine Feder dran hängt oder so. Dann geht das nicht. Ja, Stichwort Hähnchen oder Huhn. Ist das bei so einem Geflügel auch so schlimm für dich, wenn ein Huhn vorbeigeht? Um Gottes Willen, wir haben neben der Schule so einen Abenteuerspielplatz gehabt und alle Kinder sind reingegangen und haben gebaut und gespielt, ich nie, weil die immer da rumgelaufen sind. Ich musste immer von draußen zugucken und fand das ganz schlimm. Achso, weil die Hühner da rumgelaufen sind? Ja. Und Gänse und, oh Gott. Aber einen leckeren Gänsebraten, da sagst du nicht nein? Nö, das macht nichts, essen. Ja, was es alles gibt und manche Sachen kann man nicht ergründen, ist immer die Frage, ob man sich damit arrangieren kann und damit leben kann, dann muss man das auch nicht herauskriegen, woher das kommt. Nur wenn es einen zu sehr belastet, dann sollte man schon irgendwie Hilfe suchen. Ne? Ja, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Liebe Stefanie, ich wünsche dir, dass die Vögel immer auf großem Abstand zu dir bleiben. Ja, danke schön. Darf ich noch was loswerden, Domian? Bitte schön, ja. Ich grüße ganz, ganz lieb die Simone und die Nadine und ich finde eure Sendung ganz toll und ich gucke sie ganz oft. Na, da bedanken wir uns sehr herzlich. Okay. Stefanie, tschüss, danke schön, tschüss. Unser Thema heute Abend, ihr Lieben, heißt Zwänge und Rituale. Wer von euch leidet unter Zwängen? Zwänge ist ja schon ein bisschen was Schlimmeres und da kann man ja auch wirklich eine Leidensgeschichte mit verbinden, wenn jemand einen Waschzwang oder einen Duschzwang hat und vielleicht stundenlang am Tag duschen muss, dann ist das alles andere als spaßig, sondern das ist dann schon eine ernstzunehmende, schwere seelische Belastung. Wer von euch hat Zwänge, welcher Art auch immer? Und wenn ihr wollt und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir vielleicht heute Abend eure geheimen Lebensrituale erzählen, die ihr so alltäglich praktiziert, so ganz still für euch hin. Jeder von uns hat das ja. Manche sind lustig und ausgefallen, manche sind eher banal. Ich bin gespannt, was ihr mir erzählen werdet. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Weiter geht es mit dem Felix. Und Felix ist 20 Jahre alt. Hallo Felix. Ja, hallo Domian. Hallo Felix. Deinen Zwang oder dein Ritual? Also mein Zwang ist mein Äußeres, so komisch das jetzt auch klingt. Ja, aber was heißt das? Also ich bin ja jetzt gerade mal 20 Jahre alt und habe mich jetzt schon zweimal, wie man so schön sagt, unter das Messer gelegt. Hab zweimal. Schönheitschirurgisch? Ja. Ehrlich? Genau. Mit 20 Jahren schon? Ja, mit 20 Jahren. Warum? Also, ich habe einen Freundeskreis, der sehr auf Äußeres fixiert ist. Eigentlich nur, und man sich darüber halt auch definiert. Und dann hat mich halt so Kleinigkeiten gestört. Meine Nase war ein bisschen schief, habe ich es richten lassen. Dann war sie mir, da war die Spitze mir etwas zu groß, dann habe ich das auch machen lassen. Also zwei Nasenoperationen. Genau. Und ich hatte halt so ein Denken, was eigentlich relativ krank ist. Also lass mich mal fragen zu der Nase. Es gibt ja nur wirklich Nasenverformungen, wo man so sagt, ja, okay, da sollte man was machen. Das ist, kann man schon verstehen, dass den Menschen das stört, der sie hat. Ja. War das, aber so schlimm war das bei dir nicht? Absolut gar nicht. Gar nicht, sagst du selbst. Sag ich selbst. Mhm. Das heißt, du glaubst, wenn du mir jetzt ein Bild zeigen würdest von früher, dass ich sagen würde, Mensch, Felix, komm, ist okay, sah gut aus. Ja, du würdest wahrscheinlich sagen, komm, such dir einen guten Psychiater, wie die meisten mir auch sagen. Ja. Nur ich hatte halt so ein Denken, gut, wenn man jetzt zu 90% perfekt ist, man kann es auch zu 100% sein, weil heutzutage ist alles möglich. Also so habe ich gedacht. Wie viel Geld hast du für die Nasenoperation schon ausgegeben? Also bis jetzt 5.000 Euro und ich habe eigentlich schon wieder so ein Denken, dass ich mir denke, ach, da könnte ja nochmal was gemacht werden, warum nicht? Woher hast du die Kohle? Ich habe einen Kredit aufgenommen. Du hast einen Kredit dafür aufgenommen? Kann man dafür einen Kredit aufnehmen? Kriegt man das Geld? Also ich will es eigentlich nicht sagen, aber ich habe es auf illegalen Wege gemacht. Also ich habe mir den so besorgt. Ah, gut, dann wollen wir das mal nicht weiter vertiefen. Nee, und ich hoffe, dass du das nicht wieder machst und dass du da auch ordentlich rauskommst. Was das Ganze natürlich noch mehr verschlimmert, ne? Ja. Das macht das Ganze noch viel schlimmer. Was machst du vom Beruf? Ich bin Student. Was studierst du? Sag bitte nicht Psychologie. Nein, BWL. Ja, die BWLer, da treiben sich eher so Leute um, die schon so aufs Äußere achten. Ne? Ist so das Vorurteil? Ja, aber die gibt's überall. Das ist ja natürlich. So, jetzt zwei Nasen-OPs, dann dubiosen Kredit extra dafür aufgenommen, den du abstottern musst. Mhm. Und jetzt überlegst du noch irgendwie was zu machen? Ja, ich bin jetzt schon wieder dabei. Was denn? Ja, wieder an der Nase. Nochmal an der Nase? Hast aber keinen guten Chirurgen gehabt, der dir die Nase nicht mit einem Mal richtig ordentlich gemacht hat? Ja, was heißt keinen guten Chirurgen? Also, man kann da immer noch irgendwie was machen. Was? Gut, ich kann sie leider jetzt nicht sehen, aber versuch's mal zu beschreiben, was. Also, die erste OP war, die Nase wurde gerichtet. Ja. Dann die zweite OP war, dass mit der Nasenspitze irgendwas nicht stimmte. Genau, ja. Und nun? Ja, jetzt kann man noch am Nasenrücken was machen, dass sie etwas schmaler noch wird. Nicht, dass sie hinterher aussieht wie Michael Jackson. Nee. Ja, das ist ja ein warnendes Beispiel. Ja, das ist wirklich ein warnendes Beispiel, aber. Ja, also. Ich meine, du wärst nicht der Erste, der in Sachen Schönheitschirurgie in eine Sucht verfällt. Und so fängt es immer an, dass man so Sachen, so Kleinigkeiten gemacht hat. Oder so Kleinigkeit ist das gar nicht. Und dann jedes Jahr immer wieder. Du bist 20 Jahre alt, sage ich. Ja, ich bin 20 Jahre alt. Das ist echt. Aber ich höre ja daraus, wie du das so erzählst, dass du das auch irgendwo bescheuert findest und kritisch siehst. Natürlich finde ich es absolut bescheuert. Und ich muss auch dazu sagen, als ich meine erste Operation hatte, da bin ich in so ein Krankenhaus gegangen und ich bin dann auf die falsche Station gegangen. Ich wollte mich auf einer Station melden, bin in die falsche gegangen. Mhm. Und dann gehe ich da hin und dann sitzt da so eine alte Frau, hatte eine Glatze, wahrscheinlich schwerst krebskrank, und guckt mich da an und ich denke, also ich habe mir in dem Moment gedacht, sag mal, was machst du eigentlich, du Idiot? Also es ist so unglaublich, du bist gesund. Aber der Eindruck hat nicht ausgereicht zu sagen, ich gehe dann nach Hause. Nein, ich stand so neben mir, im Nachhinein denke ich, sag mal, bin ich eigentlich völlig bescheuert. Ja, und das finde ich ein gutes Beispiel, was du da sagst. Ja. Wenn du in ein Krankenhaus gehst, wo wirklich schwerkranke Menschen sind, die glücklich sind, wenn sie ihr Leben retten, die glücklich wären, wenn sie so eine Nase hätten wie du und gesund wären. Ja. Und dann gehen andere hin und wollen sich nochmal noch schöner und hier eine Falte weg und weiß der Teufel was. Das ist nämlich auch an die Leute, die jetzt dazu hören, das ist absolut krankes Denken. Wenn man nicht absolut entstellt ist, soll man gefälligst froh sein, dass man glücklich ist und gesund. Appelliere mal nicht an die Leute, sondern appelliere an dich selbst. Ja, ich muss, ja. Ne, wenn du jetzt anfängst, schon wieder eine dritte Operation. Ja. Du bist doch ein Kerl, ein Mann deiner selbst und Herr deiner selbst und könntest doch sagen, okay, jetzt ist Schluss, ich mach's nicht mehr. Ja, aber man denkt sich auch irgendwie, wenn ich jetzt schon mal damit angefangen habe, dann bringe ich es auch zu Ende. So. Ja, was heißt zu Ende? Du kannst es ja entscheiden, dass es jetzt zu Ende ist. Mal ganz abgesehen von den finanziellen Komplikationen, in die du da vielleicht reingeraten könntest. Ja, und was noch dazu kommt, mir geht es ja jetzt absolut nicht besser dadurch. Ne? Also mir geht es eigentlich viel schlechter. Warum? Ja, weil ich so ein Denken habe, ach komm, jetzt machst du bald die nächste OP und bis dann machst du jetzt nichts, gehst nicht raus. Also ich habe auch ziemlich Depressionen. Wie ist das denn so, wie haben denn deine Freunde darauf reagiert, dass du das gemacht hast? Also sie haben es jetzt, also viele haben es gar nicht bemerkt. Weil es war jetzt nicht so eine Mega-Veränderung. Ich hatte ja jetzt nicht irgendwie so einen riesen Klopper im Gesicht oder so, wo man es wirklich sehen würde. Und manche haben auch einfach gesagt, bist du doof, du hättest dir einen schönen Urlaub gönnen können und spar das Geld. Ja. Aber dennoch glaubst du das ja, dass du das sogar wegen der Leute gemacht hast, weil die alle so auf Äußerlichkeiten achten. Ja klar, aber sie haben jetzt, die sagen alle, das hättest du nicht nötig gehabt. Aber irgendwie. Hast du eine Beziehung im Moment? Nee. Hattest du eine zu der Zeit oder als du das mit der Nase gemacht hast? Ja, kurz davor hatte ich eine. Und war die eingeweiht in deine Pläne? Nee. Ja, nicht eigentlich. Jetzt hast du nochmal einen Fokus auf die Nase und wenn du dich so nackt vom Spiegel anguckst, noch irgendwas am Körper, wo du denkst, da könnte man was machen? Ja gut, jeder hat ja so seine kleinen Dinge, die er nicht so toll findet, aber sonst, nö, eigentlich nicht. Nö. Ja, Felix, ich meine, du bist ja auf dem besten Schritt, dich abzubremsen, nämlich indem du das selbstkritisch siehst. Ja, ja. Und da musst du dann halt auch handeln. Und handeln heißt eben, dass du es dann eben nicht machst und dass du dir so einen Eindruck vielleicht von dieser schwerkranken Frau auf der Krebsstation nochmal immer wieder vor Augen hältst. Ja. Nur so, glaube ich, kann man da wachgerüttelt werden. Besonders, man hört immer so, ach ja, das geht dann ganz schnell und dann nach 2 Wochen ist alles vergessen, ja, von wegen. Ich hatte dermaßen starke Blutungen, ich war die ganze Nacht wach, mir lief das Blut hinten den Hals runter. Also ich habe Antibiotika gekriegt über Wochen, das war nicht so. Ja, natürlich, zudem hat natürlich jede Schönheits-OP und wenn sie noch so klein ist, ihre Risiken. Auf jeden Fall, ja. Und stell dir mal vor, durch so eine OP, die eigentlich nicht nötig wäre, hättest du einen bleibenden Schaden, dass irgendwas daneben geht. Stell dir das mal vor, wie du dich Zeit deines Lebens ärgern würdest. Ja. Und schämen würdest. Ja, ja. Das ist wirklich gefährlich, dass es so banalisiert wird auch. Ja, du musst es entscheiden. Du bist der Mann im Haus. Ja. In deinem Leben. Ja. Und du musst es entscheiden. Ja. Wie kriegst du denn die sehr viele Kohle abgezahlt? Wie bitte? Wie schaffst du das denn, dass diese sehr vielen Schulden, die Kohle, dann so runter zu bezahlen, abzustottern? Wie geht das? Ja, muss jetzt ein paar Sachen verkaufen, ne? Dass ich die monatliche Rate auch alles immer bezahlen kann. Also alles kompliziert, ne? Alles mega kompliziert. Alles nervig. Nervig und kompliziert. Ja, ja, total. Such dir andere Freunde, Mensch, die nicht so nur auf diesen äußeren Quark achten, sondern auf andere Sachen, die wichtiger sind. Ja. Leichter gesagt als getan, ne? Ja, natürlich. Okay, Felix, ich glaube, ich muss dir gar nicht weiter ins Gewissen reden. Du weißt das selbst, ne? Du musst es nur halt tun. Das ist die Sache. Ich glaube, du bist attraktiv und schön genug, so wie du jetzt bist. Wenn du es selbst sogar schon sagst. Ja, also ich kriege auch das Feedback. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt total verunsichert bin. Das ist ja gerade das Kranke irgendwie auch daran. Die Selbsteinsicht und man macht es trotzdem irgendwie. Das ist merkwürdig. Ich hoffe, du machst es nicht mehr. Mein Lieber. Nee, ich glaube, es ist besser so. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Tschüss, Felix. Ja, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Zwänge und Rituale. Und genau darüber möchte ich mich gerne mit euch unterhalten, über eure Zwänge und eure Rituale. Mein nächster Anrufer ist die Rosi. Und Rosi ist 57. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Rosi. Schön, dass du da bist. Domian, ich habe ein ganz riesiges Problem und zwar, das belastet mich schon seit zig Jahren und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen kann. Ich bin also 57 Jahre alt und habe seit 25 Jahren einen unheimlich starken Putzzwang, der mich so belastet, dass ich also auch im häuslichen Bereich mit meinem Ehemann große Probleme habe. Du lebst alleine mit deinem Mann? Kinder gibt es ja nicht mehr? Ja, die Kinder sind 57, ne? Die Kinder die sind auch im Haus aus dem Haus und so weiter. Was heißt so Putzzwang? Wie sieht das aus? Ja, und zwar, das ist das eben, was ich also auch nicht einordnen kann. Ich habe, muss ich dazu im Vorfeld sagen, eine Schwester verloren 1968 durch einen Autounfall, eine Schwester verloren 1974. Und beide wohnten damals schon allein in Wohnungen Und die Wohnungen wurden betreten von Menschen, auch von mir, ne, nach ihrem Tode, die also dann eingesehen wurden. Und da wurde gesagt, die Betten sind nicht gemacht und dies und das und jenes. Ne. Das war ja alles nebensächlich. Es war etwas ganz Schlimmes passiert. Ja. Menschen waren verunglückt. Und Nebensächlichkeiten fanden auf einmal irgendwo, ja, weiß ich, Grund, sich darüber zu unterhalten. Ne? Also man hat dann gesagt, alle waren voller Trauer, aber es wurde ja gesagt, nee, die Betten waren ja auch nicht doll hier gemacht. Ja, nee, genau, die Menschen waren tot. Ne? Mhm. Meine Schwester war mit dem Auto tödlich verunglückt und dann war die Betten nicht gemacht und so weiter. Und dann hieß es, ja, naja, so ordentlich war sie ja vielleicht auch nicht. Ne? War das ein Auslöser? Waren diese Eindrücke Auslöser? Ich weiß es nicht. Fing es danach an? Ich weiß es nicht. Irgendwo hatte ich damals ja kleine Kinder und primär habe ich das gar nicht so intensiv mitgekriegt, hat mich das damals nicht so belastet. Nur irgendwann fing das an, dass mein Mann zu mir sagte, wenn wir verreist sind, Mensch, warum musst du denn vorher immer das Haus auf den Kopf stellen, wenn wir aus dem Haus gehen, ne? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Ich muss immer das Haus so hinterlassen, als wenn ich nicht mehr wiederkomme und man mir dann nichts nachsagen kann. Ja, genau. Und das hat mich dann immer mehr belastet und immer mehr. Und das ist bei mir richtig zum Druck geworden. Wie sieht denn jetzt so dieses exzessive Putzen bei dir aus? Beschreib mir das mal. Also 7 Stunden brauche ich mindestens, bevor wir ein 140 Quadratmeter großes Haus verlassen, um, sage ich jetzt mal, für kurze Zeit in Urlaub zu fahren. 7 Stunden. Wie viele Stunden am Tag putzt Nein, du? Nein, wenn ich im Haus bin, überhaupt nicht. Ach so. Das ist ja das Verrückte. Wie, das heißt, wenn ihr gar nicht in Urlaub fahrt, putzt du gar nicht? Na, dann putze ich schon, aber ich putze ich nicht so extrem, ne? Dann putze ich ganz normal, ne? Nur wenn ich in Urlaub fahre, dann gehe ich mit dem Fingernagel in die Ecke, ne? So. Und das ist also extrem, das belastet mich auch so. Das belastet mich eigentlich nicht so, wenn ich jetzt allein leben würde, ne? Aber es belastet mich, weil mir das vorgehalten wird, ne? Ich bin aber jetzt schon ein bisschen beruhigt, weil ich gerade am Anfang gedacht habe, das machst du jeden Tag, 7 Stunden putzen. Nee. Ich habe dann nur immer, wenn ich aus das Haus verlasse, dann habe ich so einen Putzzwang, der mich richtig krank macht. Dann muss ich die Toilette bis in den äußersten Winkel putzen und die Waschbecken und unter dem Waschbecken und was weiß ich nicht alles. Es würde mich vielleicht gar nicht belasten, wenn man mir das nicht immer nachsagen würde, wenn man nicht zu mir sagen würde, ich wäre irgendwie verrückt, ne? Ja. Er sagt mir dann, ich bin verrückt, ne? Wie oft fahrt ihr denn in Urlaub? Naja, oft, wir haben einen Zweitwohnsitz. Ach so. Wir fahren also 6 Monate im Jahr sind wir im Zweitwohnsitz und 6 Monate sind wir im Hauptwohnsitz, sage ich jetzt mal. Ach so, und das geht bei beiden Wohnsitzen so? Wenn, und das geht, ja, das wenn, geht bei beiden so. Und wenn dein Mann sagt, du meinst das, wirklich ernsthaft oder so? Nee, er sagt zu mir wirklich, sagt er, ich, irgendwo wäre ich in der Beziehung nicht ganz richtig, ne? Und das mag auch sein, ich habe einen großen Kreis an Bekannten, so, ne? Und wenn ich das mal so recherchiere und versuche, dann, ich bin nämlich nicht doof, und dann versuche ich manchmal so herauszukitzeln, was macht ihr, wenn ihr verreist oder so, ach naja, machen wir das jetzt so und dann ist gut, ne? Und dann denke ich, oh Gott, was machst du eigentlich? Was wäre denn, hast du es mal durchgespielt, wenn du das Haus normal verlassen würdest? Aber da würde mich Panik erfassen. Ich kriege Angstzustände, Panikzustände. So schlimm. Das heißt, was heißt Panik? Würdest du? Dann muss ich zurückkommen, ja. Und wenn dein Mann sagen würde, ja komm, nix, wir sitzen jetzt im Flieger. Oh, das wäre für mich ganz schlimm. Da würde ich also, ich würde 14 Tage nur darüber nachdenken, hoffentlich kommen wir wieder gesund nach Hause, dass ich das Haus wieder in Ordnung bringe. Das heißt, die ganze Zeit der Abwesenheit wäre für dich dadurch extrem belastet, weil du ständig im Kopf hättest, ich muss dahin, ich muss das putzen, das Haus. Das ist nicht normal, ne? Mhm. Das ist zwanghaft, ne? Das ist sehr zwanghaft, ja, definitiv. Ja. Aber noch mal gefragt, so im normalen Alltag, wenn du zu Hause bist, da verläuft alles so normal. Ja. Oder bist du auch ein bisschen pingeliger als sonst? Nee. Da sitze ich hier und stricke stundenlang Strümpfe und da stört mich der Staubkorn nicht an der Wand, ne? Das stört mich überhaupt nicht, ne? Da kann eine Tasse hier stehen, schmutzig, und eine Tasse da stehen, nur wenn ich das Haus verlasse. Mhm. Das hat bestimmt was mit den Unfällen zu tun. Das könnte, wenn du das jetzt sofort am Anfang mir so erzählt hast, bin ich sicher, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ja. Weißt du, warum ich heute angerufen habe? Das war für mich überhaupt der Hauptgrund, ne? Dass ich also eine Erklärung dafür habe. Ne? Mhm. Diese Erklärung, die war bis jetzt nur in meinem Kopf. Ne? Mhm. Die konnte ich an meinen Mann nicht weitergeben. Ach, du hast das noch nie ausgesprochen? Nee. Du hast diese Erklärung gerade zum ersten Mal formuliert? Ja. Ach. Warum hast du es denn deinem Mann noch nicht erzählt? Ja, ich weiß auch nicht warum. Der ist gar nicht mehr erreichbar, weil der dicht gemacht hat, weil der sagt, du bist bekloppt in der Beziehung. Ja, bekloppt Das hat er wohl nicht gesagt, er hat nur gesagt, ich wäre nicht ganz echt, ne? Mhm. Also er meinte. Aber schon ernsthaft, ne? Ja, doch, wirklich. Also nicht so lapidar und nett. Nein, das war dann schon ein bisschen ernsthaft. Mhm. Und zwar aus dem Grunde, weil ihn das belastet. Er steht dann also sprunghaft, ne? Er hat das Auto eingeräumt. Ich sag's jetzt mal so, er hat das Auto eingeräumt. Und du polierst dann nochmal den Klodeckel. Und ich bin dann noch am Wienern und machen und tun. Und er läuft draußen am Haus hin und her und wartet darauf, dass ich starte. Ich meine, wir haben dann eine Zeit, wir sagen, 14 Uhr fahren wir los, sage ich jetzt mal. Die Zeit halte ich auch ein, ne? Nur er steht 13 Uhr schon draußen gestiefelt und geschwormt, ne? Und meint, jetzt müsste es auch fertig sein. Und das bin ich dann nicht, ne? Das heißt, das ist immer Spannung in der Luft und es kommt ein bisschen zum Scheitern. Und wenn ich dann, wenn ich dann endlich so weit bin, dass ich, sage ich mal, das letzte i-Tüpfelchen erledigt habe, ne? Dann kann ich mich erst dieser Situation hingeben, so jetzt verlasse ich das Haus und jetzt fahre ich auch in Urlaub. Und dann macht der Urlaub Spaß? Ja. Erst dann? In dem Moment, wo ich angekommen bin, okay, ne, das ist ganz normal, vielleicht bei vielen, weil sie Ängste vorher haben und so weiter, ne. Nur, ich wünschte so sehr, dass ich mal für mich selber eine Erklärung dafür finde, warum habe ich diesen Zwang und warum kann ich ihn nicht einfach mal, warum kann ich etwas leger sein, warum kann ich es nicht einfach mal lassen? Jetzt bist du ja vielleicht dadurch, dass du das zum ersten Mal so jetzt für dich laut formuliert hast, mal, vielleicht der ganzen Sache einen Schritt näher gekommen. Du bist der erste Mensch, mit dem ich richtig da offen drüber spreche. Seit 25 Jahren, muss ich mir vorstellen. Ne? Unfassbar. Habe ich darüber... Keine Freundin mal, mit der du dann... Nein, konnte ich nicht. Ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich renne gegen die Wand, weil die Leute, die meisten Leute, ne, denen du sowas erzählst, die können sich so einer Situation gar nicht öffnen und sagen dann, naja, weißt du, irgendwo spinnt's ja vielleicht sowieso, ne? Oder so. Also man hat immer das Gefühl, dass die Menschen das nicht verstehen wollen. Oder auch nicht wollen. Ja. Oder auch können, man weiß es nicht. Ich habe gerade eine Idee. Jetzt bist du vielleicht einen kleinen Schritt näher, wo die Ursachen liegen. Ja. Versuche doch erstmal, ist nur so eine Idee, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Versuche doch mal beim nächsten Mal, die Hauruck-Methode klappt vielleicht nicht, aber versuch doch mal einfach das Putzen und die Putzzeit zu halbieren. Und wenn du dann auch mit einem unwohlen Gefühl rausgehst, dann setz dich doch mal einfach diesem unwohlen Gefühl aus. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, was passiert. Vielleicht hält das Gefühl ein paar Tage an. Ja. Vielleicht verfliegt es dann aber auch. Vor allen Dingen, und stell dir vor, jetzt habe ich hier ein Haus und habe da eine Wohnung. Ja? Jetzt fahre ich von hier weg, muss jedes Mal, ich bin schon herzkrank, ne? Also weil mich das alles belastet. Ne? Hier alles wienern und machen und tun. Und wenn ich dann da 8 Tage oder 14 Tage bin, auf dem Rückweg mache ich genau dasselbe. Ja, das ist auch unser Eigentum. Es ist Wahnsinn, Und ich setze mich jedes Mal so unter Druck, und habe dann einen Mann, vor allem mein Mann hat 2 linke Hände und ist voll wie die Socke, sage ich jetzt mal, der macht gar nichts. Also Rudi, trainier es. Ja, ich muss das wirklich irgendwo in den Griff kriegen. Ja, trainier. Ich würde es wirklich damit kaputt, ich würde es wirklich versuchen, so vielleicht so, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Auf jeden Fall irgendwas musst du für dich auch tun, damit du ein gutes Gefühl hast, dass du was tust. So. Einfach mal sagen, ich lasse das jetzt mal so, ne? Genau. Ich verlasse das Haus, ich gehe zum Einkaufen und ob das Klo geputzt ist oder nicht. Genau, weil jedes Mal, wo du wieder 7 Stunden putzt, ist das eine Niederlage für dich. Und du musst ja jetzt kämpfen. Das wird ein harter Weg werden, glaube ich, wie man das 25 Jahre gemacht hat. Aber vielleicht klappt das. Domian, es war schon mal gut, dass ich das überhaupt offen mal ausgesprochen habe. Ja. Ich danke dir von ganzem Herzen. Magst du vielleicht noch eine fachkundige Meinung hören von meinem Psychologen? Ich denke, das hat mir jetzt schon meine Bestätigung irgendwo gebracht, weil ich selber das auch schon im Hinterkopf hatte. Ja, na prima, dann bin ich froh, wäre sehr froh, wenn es ein bisschen geholfen hat. Super. Und wünsche gutes Gelingen bei dem Vorgehen jetzt. Super, dass man auf diese Art und Weise vielleicht, sag ich mal, Probleme lösen kann, ne? Oder? Ja. Ne? Das wäre schön, ja. Ich danke dir. Liebe Rosi, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Zwänge und Rituale, das ist unser Thema heute, ihr Lieben. Und jetzt bin ich verbunden mit der Manuela. Hallo Manuela. Hallo Domian. Du bist 37 Jahre alt. Richtig, genau. Schön, dass du da bist. Ja, schön. Ich bin total aufgeregt. Ich gucke schon so viele Jahre deine Sendung und das Thema heute passt so zwingend zu mir. Mhm. Und es geht auch um Zwänge. Und zwar berichte. Bitte? Erzähle und berichte uns. Ja, das fing, wenn ich das heute so zurückverfolge, ich bin auch erst seit ganz kurzer Zeit deswegen in Behandlung. Ich habe das die meiste Zeit meines Lebens verheimlicht. Habe also alles, was ich nach außen so an Zwängen hatte, irgendwann auch aufgrund der Tatsache, dass ich seit 14 Jahren alleinerziehend bin, habe ich das mehr oder weniger so ins Innere verlagert. Mhm. Also ich habe meinen Sohn das so, ich habe zumindest versucht oder mich bemüht, das meinen Sohn nie spüren zu lassen, ja, oder ihn damit einzubeziehen. Also ich habe ihm so seinen Kram machen lassen, ja, aber das hat so, das fing vor vielen Jahren mal an. Genau, um was geht es? Ja, es geht um Zwänge, um Zählzwänge, um Zwänge, die sich im Kopf abspielen, alles mit bestimmten Zahlen verknüpft. Es geht um Reinigungen, Rituale, Händewaschen, Desinfizieren. Ach so, ganz viel, also es sind ganz viele Sachen. Ja, es sind eine Menge Zwänge, die sich so über die Jahre, es kam immer mehr dazu, anstatt dass es weniger wurde. Also lass uns mal nacheinander gehen, also zählen. Du musst immer zählen? Oder, ja, oder, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zeitung aufschlage, ein ganz banales Beispiel, das ist eins der banalsten Dinge, und ich fliege kurz eine Schlagzeile an, also ich muss diesen ganzen Artikel einfach lesen. Ich kann dir nicht sagen, warum ich die Zeitung dann nicht weglegen kann, das ist einfach, ich lese eine Schlagzeile, irgendwas, oder aus dem Fernsehprogramm, da steht irgendwie ein Film, das interessiert mich im Grunde nicht, aber was dann dazu dann noch steht, das muss ich einfach lesen. Mhm. Ich habe also immer diese Befürchtung, dass irgendwas ganz Extremes passiert, wenn ich das nicht tue. Oder meine nächtlichen Rituale haben sich mittlerweile auf bis zu 4 Stunden, wo ich alles abzähle, jede Kerze kontrolliere, jeden Lichtschalter, also alles Mögliche. In der du hast jede Nacht 4 Stunden, ja, mindestens. Machst du irgendwas in der Wohnung, also wie du es gerade geschildert hast? Nee, das ist nicht irgendwas, das ist genau ritualisiert. Also das fängt genau immer mit dem Gleichen an. Ich fange in der Küche an, also zunächst mal reinige ich mich, ich dusche mich, wasche mich, desinfiziere alles, das Klo, das Badezimmer. Jeden Abend? Jeden Abend. Mhm. Jeden Abend, jeden Morgen und über Tag, so wie es die Zeit eben reicht. Ich unterbreche mal immer wieder, weil es mich sehr interessiert. Ja, ja, mit was desinfizierst du dann jeden Abend das Badezimmer? Es gibt Sagrotan, Impressan, es gibt da verschiedene Pumpsprays. Achso, das wird jeden Abend dann ausgespült? Ich brauche, kannst du sagen, so am Tag fast eine Flasche, ja. Und dann? Also das heißt, extrem fürs Bad und alles, was sanitär ist. Also Bad, Toilette sowieso, da habe ich ein ganz ambivalentes Verhältnis dazu. Ja. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Das Bad ist jetzt desinfiziert. Was passiert dann? Wenn das alles desinfiziert ist, einschließlich meiner Hände und allem, was berührt hat, dann wechsle ich auch, ich weiß nicht, bis zu 6, 7, 8 Mal die Handtücher. Ich wasche extrem viel. Mein Wasserverbrauch ist so immens hoch, dass ich leider da, ich bin irgendwann dadurch mal arbeitslos geworden, bin auch immer noch krankgeschrieben seit Jahren irgendwie, geht das natürlich alles auch ins wahnsinnig ins Geld. Aber wir waren gerade noch bei einem Abendritual. Ja, also das fängt, da ich ein Nachtmensch geworden bin, durch die Krankheit in Anführungsstrichen, hat sich das, also ich habe also nur 2 Beziehungen in meinem Leben gelebt, die aufgrund der Tatsache, ohne dass die Männer das im Prinzip wussten, aber von mir aus beendet wurden, weil ich das nicht mehr ertragen konnte, das zu teilen, also oder das auch zu verstecken, das ging nicht mehr. Das Abendritual. Die Abendritual, ja, weil ich hätte nicht gewusst, dauerhaft, ich habe auch noch nie im Leben zum Beispiel im Bett mit einem Mann geteilt, also das heißt eingeschlafen und zusammen wach geworden. Das ist vielleicht noch nie, ist vielleicht übertrieben, 2, 3, 4 Mal kam das im Leben vor. Mhm. Ich kann das einfach nicht. Die Nähe zu ertragen, dass mich jemand berührt, alles, was damit zu tun hat, also allein die psychologische Nähe, da geht's schon los. Ja. Und auch, was den Schmutz oder der andere vielleicht an sich haben könnte. Ja. Also ich bin... So, jetzt nochmal das Abendritual. Das Abendritual. Du hast dich desinfiziert im Badezimmer. Was machst du dann? Ja, ich desinfiziere zunächst mich, also ich dusche mich, desinfiziere alles, alles reinlich, alles wird gewaschen, frisch angezogen und dann desinfiziere ich also alle Gegenstände. Mhm. Das heißt Waschbecken, alles, was ich angefasst habe, Toilette, Badewanne, Boden, jede Ecke, jede Ritze, also das, was die Anruferin vorher geschildert hat, was sie, wenn sie in Urlaub fährt, macht, das mache ich also täglich, also nachts, immer, grundsätzlich. Was dann? Was kommt danach? Bitte? Was kommt dann danach? Danach kommt erstmal eine Ruhephase. In der Regel gucke ich zwischen meinen Ritualen noch immer deine Sendung und das als Stammgast schon mittlerweile Jahre. Aber so um die Zeit, so gegen 12 nachts fängt das Ritual an. Also dass ich dann anfange zu waschen, zu desinfizieren, mich selbst, eben die ganzen Geräte, die dazu notwendig sind, Handtücher auswechsel. Okay, soweit waren wir schon. Was passiert danach, wenn das Badezimmer wirklich kein Fall ist? Diese Räume zunächst einmal, also ich schließe sie jetzt nicht mit dem Schlüssel, aber wir schließen die Türen und dann gehen die Rituale weiter zunächst mal in die Küche. Da wird dann 11 Mal hintereinander, immer im 11er-Rhythmus, also das hört sich jetzt vielleicht völlig verrückt an, aber ich bin jetzt nicht verrückt in dem Sinne, aber um dir das nur nahe zu legen. Also ich muss das alles zum Beispiel 11-mal abzählen und nochmal 11-mal und immer wieder 11-mal. Was musst du abzählen? Das geht vom Herd über Steckdose, Wasserhahn, Heizung. Also was zählst du ab? Du zählst ab? Wenn ich beim Herd anfange, sehe ich ja, dass der aus ist. Mhm. Mein Verstand sagt mir auch, der ist aus. Mhm. Dann gehe ich das nochmal durch, dann zähle ich das 11-mal ab, dann ist eine ganz kurze so eine Sinnespause eben und dann geht's nochmal los mit dem Abzählen. Ich weiß warum 11-mal? Ich weiß es nicht. Weißt du nicht, das könnte auch. 5 hat sich irgendwann mal manifestiert und warum weiß ich nicht. So, um es jetzt ein bisschen zu raffen, ich kann das mir schon erahnen. Jetzt ist das, nehmen wir mal, die Küche ist jetzt fertig. Was dann? Ja, dann geht's weiter, dann geht's nochmal in die Badezimmer, also dann geht's nochmal in die Kontrolle der Badezimmer, also Wasserhähne, Fenster, Heizungen, das geht dann auch nochmal so eine grobe halbe Stunde und dann geht's in mein, ich habe nur 2 Räume, mein Sohn hat ein Zimmer und ich habe eins, wo ich auch drin schlafe und dann geht da, also das gerade Rücken aller, also es steht bei mir immer alles exakt am selben Platz, es ist immer sauber Tag und Nacht und eigentlich hasse ich das alles. Gibt es auch ein bestimmtes Ritual, dann ins Bett zu gehen und wie man sich ins Bett hinlegt? Ja, wie ich die Socken im Flur postiere, die ich dann ausziehe, wie ich die Jacke aufhänge. Mhm. Ich habe so eine Strickjacke, die ich gern anhabe. Die muss immer am selben Platz hängen. Das Bett hat immer, also das Kissen liegt immer an derselben Stelle, immer das gleiche Unterkissen. Immer, also ich wechsle die Bettwäsche täglich sowieso, aber... Liegst du auch immer ganz in der gleichen Position? Ja. Immer. Also ich bemühe mich manchmal, wenn ich überhaupt mal schlafen kann, mal die Position einfach zu wechseln, mich einfach mal relaxed hinzulegen. Ich habe schon so viele Selbstversuche gestartet. Das Ganze klingt wie ein furchtbares Gefängnis, in dem du sitzt. Es ist mittlerweile, fühle ich mich, als wäre ich in einer Glaskuppel und je lauter ich schreie, aber es hört mich niemand. Also, dein Kind ist wie alt? Mein Kind ist jetzt 14. 14. Das Kind bekommt das ja dann doch schon jetzt irgendwie. Mittlerweile leider. Kontrollierst du denn so die Abläufe deines Kindes und das Zimmer deines Kindes auch so im Detail? Sagen wir mal so, ich habe mit ihm vor einem Jahr mal eine Absprache getroffen, dass ich ihm in seinem Zimmer ist, also das ganze Gegenteil von mir, was ich oft bewundere und zu Gott bete, dass es auch so bleibt, weil unabhängig von mir ist sein Zimmer auch sein Reich. Ich sauge das ab und zu, aber ich muss mich da natürlich immer wieder auf neue überwinden. Da reinzugehen, also, überhaupt das zu sehen, dich damit zu konfrontieren. Eben, weil er einfach alles auch rumschmeißt und er geht da auch ganz locker mit um. Und ich wünschte mir nur einen Tag in meinem Leben einmal so von morgens bis abends sein zu können, zu dürfen. Wie lange geht das jetzt schon so? Das hat ungefähr angefangen, ich sag mal, da war ich so 16, 17. Da habe ich angefangen, die ersten Kontrollgänge, da lebte ich noch zu Hause. Aber da war es noch nicht so ausgebildet. Auch ohne ein bestimmtes Ereignis, das ist so... allmählich gekommen oder gab es einen Auslöser? Ich habe über so viele Jahre immer mal wieder überlegt, was kann der Auslöser für das gewesen sein? Und ich bin bis heute und wie gesagt, ich bin seit kurzem erst in der Therapie, das ist eine relativ lockere Therapie, da gehe ich auch nur einmal die Woche hin und das behandelt nicht nur die Zwänge, sondern diesbezüglich sind darüber auch sehr starke Depressionen mittlerweile. Keine Freunde, keine Beziehung, also ich lebe völlig für mich allein. Also du lebst isoliert letztendlich mit deinen Zwängen? Ja. Die Zwänge halten dich gefangen? Ja. Die einzige Verbindung zur Normalität gibt dir dein Kind? Gibt mir mein Kind. So kann man sagen, ne? Kann man sagen. Und da er jetzt so langsam, worüber ich natürlich auch froh bin, er geht seine Wege, macht Sport, hat eine verhältnismäßig gesunde Entwicklung, im Gegensatz zu mir jetzt. Und da merke ich dann schon, wie mich die Panik ereilt, dass es jetzt in die endgültige Einsamkeit geht. Wenn er irgendwann weg ist. Ja, weil er jetzt auch mehr, was er auch soll, um Gottes Willen. Ich möchte, dass er frei ist und sein Leben lebt. Umso wichtiger ist es ja, und ich meine, da hast du ja schon einen richtigen und guten Schritt unternommen, dass du dich jetzt endlich nach so vielen Jahren in eine therapeutische Behandlung begibst. Denn das, so wie du das ja schilderst, ist ja schwerster psychischer Fall, der zu behandeln notwendig ist. Ja, das ist auch innerhalb der Therapie, also das sind ganz, ganz kleine Dinge, mit denen ich also zu kämpfen schon habe, wenn ich die Aufgabe habe, zum Beispiel irgendwas zu verschieben oder eine Nacht irgendwas an einen anderen Platz zu stellen oder mir ein einziges Mal nicht die Finger zu waschen. Das hat derartige Panikattacken und Ängste und ich habe das Gefühl, ich ersticke, also das sind Herausforderungen für mich, da schäme ich mich schon drüber zu reden. Ich könnte mir auch fast vorstellen, dass es vielleicht für dich, ich meine, das musst du mit deinem Therapeuten beraten, wäre vielleicht ein stationärer Aufenthalt gar nicht. Das kenne ich schon lange mit mir, dass ich das mache, nur ich habe eine relativ, sagen wir mal, ja, im Grunde genommen, ich habe Familie, Vater, Mutter, aber ich habe eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, meinen Sohn in so einer Zeit gut unterzubringen. Und das ist mein Hauptproblem. Ich weiß da einfach nicht mehr ein noch aus. Hast du dadurch deinen Beruf auch verloren? Ja. Was hast du gemacht früher beruflich? Ich war mal früher Heilpraktikerin. Heilpraktikerin? Ach guck, du kommst sogar aus dem Gebiet des Heilens. Sogar, ja. Ich habe mal irgendwann gedacht, ich müsste dagegen angehen, indem ich das Ganze auch irgendwie, ja, so mehr oder weniger auf einem heimlichen Wege, aber für mich doch irgendwie so ein bisschen beruflich und auch selbsttherapeutisch angehe. Mhm. Das hat auch eine Weile funktioniert und dann bin ich völlig zusammengebrochen. Dann habe ich auch irgendwie alles verloren und hochverschuldet, gut, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Also aber dieser Schritt mit der Therapie ist, glaube ich, völlig unumgänglich und ich glaube, da muss auch noch ein bisschen mehr hintergelegt werden. Ich weiß nicht, ob das reicht einmal in der Woche. Ich würde unbedingt gerne dir noch anbieten, dass du mit meinem Psychologen noch sprichst. Würde ich gerne. Damit du noch so eine Fachmeinung kriegst und du kannst es ja, wirst es ja eh für dich entscheiden, was für dich das Richtige dann ist. Das aber ganz entschieden, was unternommen werden muss, sonst gehst du, glaube ich, dabei vor die Hunde. Ja, ich denke auch. Also langsam hat den Punkt erreicht. Ja, glaube ich. Und du hast jetzt wahrscheinlich nur einen kleinen Ausschnitt von dem erzählt, was dich so plagt. Und der war beeindruckend genug, den du jetzt geschildert hast. Liebe Manuela. Das war wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Das glaube ich ja, liebe Manuela. Da leg du bitte auf und der Peter, mein Psychologe, ruft dich an. Ich bedanke mich ganz herzlich und mach weiter so, Domian. Dankeschön, Manuela. Vielen Dank. Tschüss, Manuela. Dankeschön. Tschüss. Und weiter geht es mit der Ulla. Ulla ist 51. Guten Morgen, Ulla. Ja, hallo, Domian. Hallo, Ulla. Wir haben schon mal zusammen telefoniert. Lach los. Ja. Ich habe dir mal erzählt, wie schwerkrank ich bin. Ist aber schon länger her. Ja, ist länger her. Ja. Du hast heute oder rufst heute an zum Thema Zänge und Rituale. Warum? Also, ich habe seit meiner Kindheit ein ganz großes Problem. Ich pule mir ständig die Fußnägel ab. Ach. Ja. Also, die ganz ab? Ja, ganz ab. Kann man das überhaupt? Es blutet fürchterlich. Ach. Es ist schmerzhaft, sehr schmerzhaft. Das heißt, du hast gar keine Fußnägel? Ja, also nur ein ganz kleines Stückchen, das kann man kaum sehen. Und das kleine Stückchen pulst du dann auch immer gerne wieder, das ist für dich ein Lustempfinden, wenn du das Ganze rausziehst, den Fußnagel? Ja, das schaffe ich ja nicht, weil das zu kurz ist. Man kriegt ihn nicht ganz raus. Ach so. Es bleibt nur ein ganz kleines Stück, aber wie soll ich dir das sagen? Beide, an beiden Füßen? Ja, beide Füße. Ja, ja. Und wie lange geht das? Ja, das dauert so... Wie lange ich das schon mache? Ja, wie lange du schon machst? Wie hast du das? Was ja, hast in du meiner Kindheit. Seit Kindheit an? Ja, das habe ich schon. Und die Fingernägel auch? Ja, die sind auch für mich. Also die pulle ich auch ab. Aber nicht so schlimm. Warum gerade die Fußnägel? Warst du nicht dein ganzes Leben über neugierig? Hat dich diese Frage nicht umgetrieben? Warum mache ich das? Ich habe einen Verdacht. Und weil ich als Kind mir ja auch zusätzlich noch die Augenwimpern rausgerissen habe. Mhm. Ich hatte als Kind nie Augenwimpern. Mhm. Die habe ich also komplett rausgerissen. Das machst du aber heute nicht mehr. Nicht mehr so schlimm. Ich mache es noch, aber nicht mehr so schlimm. Jetzt denke ich als Laien-Zuhörer, nicht als Psychologe, als Laie, denke ich, ist der Ulla als Kind etwas sehr, sehr Schlimmes widerfahren, dass das eine Reaktion darauf ist? Ja, das stimmt. Das stimmt. Und was ist es? Also ich habe eine neue Kindheit hinter mir. Mhm. Es sind viele so schlimme Dinge passiert, da kann man nicht so drüber reden. Hm. Das wäre auch zu viel. Das würde den Rahmen sprengen. Ja. Hast du denn auch noch nie darüber geredet? Doch, habe ich. Also schon mehrfach. Aber ich kann das irgendwie nicht richtig. Ich werde das nicht los. Ich bin das mein ganzes Leben lang nicht losgeworden. Hm. Das heißt, es ist auch nie wirklich therapeutisch behandelt worden. Doch, sogar das. Und es hat nichts genutzt. Nein. Das heißt, das, was man dir als Kind angetan hat, darunter leidest du jetzt noch, wo du 51 bist. Ja, immer noch. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass so älter ich werde, desto mehr bricht es auf. Und noch? Bei der Vater schuld? Auch. Auch. Also die ja, denn mit dem Vater hat es angefangen. Aber die Familie wahrscheinlich überhaupt? Mein Vater, damit dem hat es angefangen, dann mein Onkel und dann meine beiden Brüder. Mhm. Ja, und es war die Hölle. Meine Kindheit war die Hölle. Hm. Also ist das ganz klar, wahrscheinlich völlig klar, ne? Dass es da den Zusammenhang gibt. Ja, das dass ich auch, dass das wahrscheinlich daher kommt. Und das Thema hattest du letzte Woche auch mal, die Mutter hat's gewusst. Das hatte ich jetzt kürzlich erst. Ja. Mhm. Ja. Das die ist Mutter dann hat's gewusst. Umso schlimmer. Ja, umso schlimmer. Mhm. Und sie hat das ja auch gemerkt, dass ich keine Wimpern mehr hatte. Sie hat da, dass ich mir die rausgerissen habe, dass ich, ich habe ja im Bett gelegen und mit dem Kopf vorne mal aufgeschlagen, immer so auf der Hand aufgeschlagen, weil ich vorher nicht einschlafen konnte. Oder ich habe das ganze Bett festgewandt, ich musste schaukeln, ich musste mich ins Bett in Schlaf schaukeln. Und das ist auch noch eine Angewohnheit, die ich mir nicht abgewöhnen kann. Sag mal, diese Männer, die dir so viel Leid angetan haben als Kind, da ist niemand zur Rechenschaft gezogen worden. Nein. Nein. Das war früher so. Man durfte nicht drüber reden. Und als meine Mutter das rausbekam, da hat sie, als das rauskam bei ihrem Lieblingssohn, dass der sich da auch dran beteiligt hatte, da hat sie mich angeguckt und ich habe ihre Augen angesehen, wie sehr sie mich hasst eigentlich. Und dass ich... Warst du das einzige Mädchen in der Familie? Nee, ich hatte noch eine Schwester. Und hat man das mit der auch gemacht? Nein, die hat sich vorzeitig abgesetzt. Ah ja. Lebt deine Mutter noch? Nein, meine Mutter ist ganz früh gestorben. Und der Vater? Nee, der war das. Der hat dafür gesorgt, dass mir... Der hat es mir das erste Mal angetan mit 5 Jahren. Und wann ist er gestorben? Der lebt noch. Der lebt noch? Der lebt. Der lebt noch? Der lebt noch. Hast du mit ihm noch Kontakt? Nein, überhaupt nicht. Ich hatte nie Kontakt zu ihm. Da musst du diesen Menschen ja hassen aus tiefster Seele, oder? Hassen? Er tut mir ja leid, muss ich dazu sagen. Mittlerweile? Ja, mittlerweile tut er leid. Er muss ja wahrscheinlich ein alter Mann sein. Wie? So ein großes Gefühl kann ich für ihn nicht empfinden, dass Verstehe. Ich hasse. Verstehe. Das ist ein großes Gefühl. Und die Ehre soll er gar nicht haben? Nee. Nee. Der hat ja, ich glaube, 20 oder 25 oder 30 Kinder gezeugt in seinem ganzen Leben. Mit zig Frauen. Und wer weiß, an wie vielen Kindern er sich vergangen hat. Ja, ja. Und er hat mich ja, ich war 5 Jahre alt, er hat mich ja anal. Mit 5 Jahren? Also, ja, mit 5. Und dann hat er mich genommen und an die Wand geschmissen. Und meine Mutter hat mich dann gefunden. Er war ja nur zu Besuch da, meine Eltern waren ja längst geschieden. Sag mal, wenn man ein 5-jähriges Kind anal penetriert, dann muss doch alles kaputt sein. Und? Ja, meine Mutter ist aber nicht mit mir zum Arzt gegangen. Ich habe da lange mit zu tun gehabt. Nicht? Das lief noch alles, ich weiß das noch raus. Ich kriegte wieder Windeln umgepackt und das wurde alles verschleiert. Und das hat er immer wieder getan? Nein, einmal nur. Einmal. Das war von ihm eine einmalige Sache. Und in den folgenden Jahren, was hat er dann gemacht? Ich habe ihn danach nie wieder gesehen. Ach so, ich dachte, es ginge dann auch noch weiter mit ihm. Nein, dann ging es mit meinen Brüdern weiter. Ah, ja. Erst mit meinem Onkel. Der bei uns damals, den meine Mutter aufgenommen hatte. Und der hat es dann auch bei meiner Schwester probiert und bei mir. Und den hat meine Mutter dann vor die Tür gesetzt. Und dann ging es weiter. Ja, die Männer gingen bei meiner Mutter ein und aus. Und ja, dann hat der eine sich auch an meine Schwester sexuell vergangen. Und dann war ich mal wieder dran. Und wie schrecklich, dass sich das dann alles so bald und anzieht auch noch, das Unglück, das... Das, ich meine, wenn es dir einmal, das war schon schlimm genug, was dir dein Vater angetan hat, dann muss auch noch der Onkel und auch die Brüder. Ja, und dann auch noch Fremde. Es waren ja auch diese Männer, die uns ständig verkehrten. Ich kann mir das gut vorstellen, dass je älter man wird, normalerweise denkt man vielleicht, okay, man vergisst das immer mehr. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das besonders hoch bricht dann. Dass man dann noch mehr nachdenkt und es einem alles wieder in den Sinn kommt. Ja, wahrscheinlich auch durch meine Krankheit und... Was für eine Krankheit hast du? Ich bin schwer lungenkrank, ich habe Lungenemphyseme. Ja. Ich hatte bis letztes Jahr nur 1 gehabt, jetzt habe ich inzwischen 3 oder 4. Also die Zeit ist jetzt nur wirklich ganz eng. Bemessen bei mir nur noch, mir bleibt nur noch ganz, ganz wenig Zeit. Ist das ganz sicher? Ja, das ist ganz sicher. Also ich bin so schwer krank, ich bin Tag und Nacht am Sauerstoffgerät und... Ich erinnere mich, als wir das letzte Mal gesprochen haben, ja. Da hast du, da hörte man dich noch schwerer atmen. Das geht heute besser. Ja, das hört sich nur so an, hört weil sich ich mich nicht mehr bewege. Ah ja. Ich bewege mich, wenn ich jetzt aufstehen würde oder so. Du liegst im Moment im Bett? Ja. Und hast immer das Sauerstoffgerät neben dir? Das, nee, das habe ich richtig direkt in der Nase, nicht? Ach so, in der Nase. Ach so, sonst ging es gar nicht anders. Nein, nein. Ich habe das Sauerstoffgerät. Als wir das letzte Mal zusammen telefonierten, hatte ich auch noch nicht das Sauerstoffgerät. Und man kann so eine klare Prognose machen, dass die Lebenserwartung nur noch gering ist? Ja, ja. Wie gehst ich habe du ja nur noch 7% Lungentätigkeit. Da kann man therapeutisch nichts machen. Kann man nicht operieren, da kann man gar nichts machen. Nein, ich, wenn dann eine neue Lunge, und das ist überhaupt gar nicht machbar bei mir, weil solche Operationen gibt es, glaube ich, nur mit Herz. Es, wenn eine Lunge transplantiert wird, dann nur mit dem Herzen zusammen. Ist das so? Das, ja, das wusste ich auch nicht. Das habe ich auch noch nie gehört. Ich dachte, eine Lunge könnte man auch alleine transplantieren. Nein, nur mit dem Herzen zusammen. Ach. Und bei mir wäre das dann ja so, durch das Asthma, was ich habe, wäre das so gegeben, dass die Lunge nicht lange halten würde, dass dieses Emphysem wäre 1, 2, 3 wieder da. Wer kümmert sich um dich? Ja, ich habe hier einen netten Nachbarn. Ja. Der sich also sehr, sehr lieb um mich gekümmert. Du hast selbst keine Familie und keine Kinder? Doch, ich habe zwei Kinder und meine Tochter wohnt aber ein paar hundert Kilometer von hier entfernt. Das heißt, die kann das gar nicht? Nein, nein, die kann das gar nicht. Du wirkst, trotz allem Leid, was du mir erzählst, wirkst du so doch sehr stabil und so gefasst. Wie kommt das? Vielleicht bin ich zu abgehärtet. Das hat mich alles sehr abgehärtet. Meine Mutter hat immer gesagt, wer heult hier, fliegt raus. Mhm. Und wir haben es nie gewagt zu heulen, weil egal, wenn wir Dresche gekriegt haben oder so. Mhm. Sie hat uns manchmal fast totgeschlagen, unsere Mutter. Hast du denn Angst davor zu sterben? Ja. Mhm. Doch, habe ich schon. Ein bisschen schon, ja. Mhm. Doch, schon. Weil ich hätte doch gerne noch ein bisschen länger gelebt. Ich schreibe seit Jahren, versuche ich mein Leben aufzuschreiben. Mhm, da ich ja nun überwiegend ans Bett gefesselt bin, ist es mir nicht mehr möglich, weiterzuschreiben. Ich bin eigentlich schon sehr weit gekommen, aber ich kann das Buch wahrscheinlich nicht mehr zu Ende schreiben. Verstehe, das ist natürlich dann sehr ärgerlich und traurig, wenn man sich so ein Ziel noch vorgenommen hat. Ne? Ja, ja. Und alle Dränge immer kommen. Ola, du musst das zu Ende bringen, schreib doch weiter, das kommt jetzt doch die wichtigste Phase in deinem Leben. Und ja. Das heißt, da gibt es schon Freunde und so, gibt es schon um dich herum, die dich besuchen? Ja, ich bin im ambulanten betreuten Wohn. Ah ja, das heißt, du bist schon eingebunden in eine Gruppe von Menschen. Ja, also das heißt nicht eine Gruppe von Menschen, sondern eine Person hauptsächlich. Eine Person, ja. Die kommt dann einmal die Woche zu mir. Weißt du, Ola, was du jetzt gerade alles für mich Erschütterndes erzählt hast, dagegen erscheint ja fast das Abpulen der Fußnägel relativ geringfügig. Ja, das ist wie, ich kann das bald schon genießen, wenn das weh tut. Ja, das ist schon so, das ist, mir tut das nicht weh, auch wenn ich mir da jut, das ist ja dann eine Wunde, richtig. Aber das hat sich noch nie richtig schlimm entzündet. Doch, ich hatte schon zweimal eine Blutvergiftung. Ach du je. Nicht? Und dann kippe ich mir da Jod drüber. Jetzt habe ich mir ja Jod besorgt. Und dann kippe ich, wenn das so blutet, dann warte ich ab, bis das aufhört zu bluten. Ja. Und dann kippe ich das Jod da drüber und dann brennt das höllisch. Und manchmal entzündet sich es auch ein bisschen. Ja. Aber das macht mir eigentlich so weniger aus. Ist das für dich anstrengend, hier so ein Gespräch zu führen? Ja, ja. Ist es. Aber ja, wir wollen es auch jetzt beenden. Wir sind auch so am... Liebe Ulla, was wünsche ich dir? Weißt du, was ich dir so von Herzen wünsche? Dein Wunsch doch irgendwie noch in Erfüllung geht, dass du dein Buch fertig schreiben kannst. Ja, das möchte ich also unbedingt noch schaffen. Das wünsche ich dir so von Herzen, wie immer das auch klappen sollte. Wenn das für dich so wichtig ist, dann wünsche ich das für dich. Dafür müsste ich immer am Computer sitzen und das ist schon eine Anstrengung, dass... Kann man den Computer, die Tastatur nicht ans Bett irgendwie schieben? Geht das nicht? Ja, das müsste man mal gucken, ob das überhaupt machbar ist irgendwie. Mhm. Das, weil ich ja auch so eine kleine Wohnung habe, ich habe ein Pflegebett hier in meiner kleinen Wohnung drin stehen. Und dann kommt auch schon der Tisch und... Ist alles sehr eng. Ja, ist sehr eng alles. Die Wohnung hat man gerade 30 Quadratmeter. Oh ja, da ist Badezimmer und Flur und ein ganz kleiner Nebenraum noch mit drin. Das ist also... Dann ist es sehr eng, ja. Ja, und dann noch Dachgeschoss. Also wirklich alles sehr eng so. Liebe Ulla, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, nochmal mit dir gesprochen zu haben. Ja, ich ich mich auch. Und deine Sendung ist spitzenmäßig. Und ich gucke dich, wenn es möglich ist, jede Nacht. Ich danke dir für das Kompliment. Ich freue mich ja, wirklich darüber. Ja, mach gut weiter so. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft. Ja. Und ich wünsche dir, ich habe dir gerade gesagt, was ich dir wünsche, dass das in Erfüllung geht. Gut. Von ganzem Herzen und von ganzem Herzen alles Liebe und alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Ulla. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Verena. Verena ist 26. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Verena. Jetzt kommt nach der schlimmen Geschichte von der Ulla die verrückte Verena. Atmen wir mal durch. Ja, weil genau. Das ist mir gerade auch sehr zu Herzen gegangen und ich bewundere, wie tapfer die Ulla ist. Ja. Sie ist überhaupt nicht weinerlich oder selbstmitleidig und sie ist, ihr geht es so schlecht. Ich habe großen Respekt vor ihr. Das recht. So, unser Thema heißt jetzt Zwänge und Rituale. Da gibt es natürlich auch verrückte Sachen. Da sagst du. Und du legst jetzt los, mit uns was Verrücktes zu erzählen, oder? Ja, das stimmt. Also neben ganz vielen Kleinigkeiten, wo ich einfach meine Art habe, irgendwas zu erledigen, wo mir dann keiner reinreden darf, wo mein Freund und mein Mitbewohner oft dran verzweifeln, wie beim gemeinsamen Einkauf, wenn ich nicht einfach irgendwo hingehen kann und das aus dem Regal nehme, was ich brauche, sondern wo ich wirklich durch jeden Gang gehen muss. Und nichts auslassen kann, einfach so eine Schlangenlinie durch jedes Regal, um wirklich zu gucken, ob ich auch nichts vergesse. Und wie gesagt, da können die dann schon mal dran verzweifeln. Oder wenn die mir beim Kochen helfen wollen und ich mir da gar nicht reinreden lassen will, weil ich halt mein Ritual habe, wie ich das mache. Wie ist denn ein Kochritual? Ist das irgendwie was Besonderes, dass da kein anderer ran darf? Wenn ich mir dann zum Beispiel ein bestimmtes Gericht vornehme, dann muss das auch in einer ganz bestimmten Reihenfolge alles gemacht werden und die Zwiebeln müssen so und so klein sein. Und die müssen genau da liegen? Genau, solche Dinge. Und da darf keiner irgendwie mal ein bisschen dir was schälen? Nein, das muss dann genauso sein, wie ich das gerne hätte. Und wenn jemand das dann doch macht, dann bist du giftig? Ja, genau. Und dann tut mir das oft leid, weil die meinen das ja immer gut. Aber das ärgert mich dann, weil das geht dann gar nicht einfach. Was noch? Sag noch ein paar Beispiele. Das Schlimmste ist, wo ich wirklich, deswegen habe ich auch eigentlich angerufen, weil der Wäscheständer hier vor mir steht, da verzweifeln die dran. Mein Freund will mir dann beim Aufhängen helfen und da verscheuche ich den sofort, weil die Wäscheklammern müssen in einer, also das ist keine bestimmte Reihenfolge, es dürfen nur nicht zwei gleichfarbige an einem Kleidungsstück zum Beispiel sein, sondern nebeneinander. Und das könnte Komplikationen dann geben. Ja, genau. Wenn die dann anfangen, da rumzufuchteln und das aufhängen und ich sehe das dann, dass dann zwei blaue nebeneinander hängen, dann fange ich an, das umzuhängen. Oder wenn mir die Wäscheklammern ausgehen und es sind dann nur noch weiße übrig, dann fange ich an, die auszutauschen. Und also völligen Quatsch mache ich dann. Ich weiß das ja auch, aber das muss dann so sein. Lass mich nochmal fragen mit dem Einkaufen. Du gehst durch den Supermarkt und schlenderst durch jeden Gang, obwohl du gar nichts da kaufen willst. Ja, du kennst ja die klassische Anordnung beim Lidl oder Plus. Ja. Und ich komme da rein und ich gehe dann geradeaus bis zum Ende des Gangs, dann gehe ich rechts rum bis zum Ende des Gangs, dann wieder links rum. Auch wenn du genau weißt, ich will nur eine Fleischwurst kaufen. Ja. Zum Beispiel. Dann gehst du trotzdem überall durch und guckst und du musst das auch. Weil manche Leute gehen ja einfach mal, um so zu gucken. Aber dir ist das ein Zwang. Du musst dann durchgehen. Ja, ich muss dann da lang gehen und muss mir das angucken. Wenn du nur die eine Fleischwurst kaufen würdest, gezielt an die Fleischwursttheke gehst, kaufst und bezahlst, dann würdest du dich nicht wohlfühlen. Ja, dann bin ich genervt. Dann bist du genervt. Ja. Ansonsten sind ja deine Begleiter genervt, wenn die mitgehen. Kommt es denn da zu ernsthaften Konflikten da mit deinem Freund zum Beispiel? Ich kann das dann manchmal nicht verstehen und verzweifeln dran. Wie gesagt auch. Speziell jetzt, weil jetzt gestern noch das Gespräch wieder wegen der Wäscheklammern war, weil ich hier wo zum Beispiel so das aufgegangen habe und die dann wieder gar nicht fassen konnten, was ich da veranstalte. Wohl, das Problem könnte man doch lösen, indem du nur einfarbige Wäscheklammer kaufst. Nein, das gibt ja dann auch Kleidungsstücke, die in der Farbe sind. Ach so, man kann keine weiße Wäscheklammer mit einem weißen Hemd kombinieren. Das geht nicht. Was auch noch erschwerend dazu kommt, ich bin Borussia Mönchengladbach-Fan und es geht gar nicht, dass an einem Schwarz-Weiß-Grün sind unsere Farben. Und es geht gar nicht, dass an einem schwarzen T-Shirt eine rote Klammer zum Beispiel hängt. Das muss dann mit einer weißen und einer grünen aufgehangen werden. Oder eine weiße Socke muss unbedingt mit einer grünen Wäscheklammer, dann schwarze habe ich keine. Aber du bist aber reichlich beschäftigt. Ja, sehr gut. Könnte ich mir vorstellen, wenn du in diesen Bereichen schon so bist, gibt es wahrscheinlich viele andere kleine Bereiche, Nebenbereiche, wo du auch so deine festen Dinge hast. Ja, okay. Musst du aufpassen, bist du jetzt noch im zarten Alter von 26, dass das nicht sich doch nicht noch verschlimmert. Dann wirst du irgendwann wunderlich. Oh Gott, was? Ne? Und dann ist das irgendwann auch nicht mehr so ganz lustig. Weil du dann in deiner ganz eigenen Welt nur noch existieren kannst. Und jeder andere Mensch stört dann nur noch. Ich glaube, so weit ist es noch nicht. Verena, aber so geht's noch, ne? So ja, ist ja. Das alles noch nicht krankhaft, kann man ja, nee. Nein. Im Wesentlichen sind es dann auch noch so Sachen wie, dass dann bestimmte Ordnungen sein müssen vor Heimspielen, ja, ja. Voraussetzen oder solche Sachen, die dann Glück bringen und sowas. Du kennst es ja. Liebe Verena, ich danke für deinen Anruf und komm so gut durch dein Leben, ohne zu sehr anzuecken bei deinen Freunden. Alles Gute. Und dir auch. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute von uns in der Technik bei Uwe Petersen. Wir sind morgen wieder da, klar? Ein Radio Live.